Ich bin Williams Akeri. Ich komme aus Ghana. Ich bin seit 2008 in Deutschland gekommen. In Ghana, ich war Radiomoderator gewesen, Journalist, aber habe ich im Radio gearbeitet. Und seit meinem Ankunft nehme ich großen Teil an der afrikanischen Gesellschaft hier in NRW. Und als ich hier gekommen bin, habe ich auch teilgenommen, diese Integrationskurse. Dadurch habe ich die Deutschsprache gelernt. Und habe ich auch hier in Witten einen Verein gegründet mit ein paar Afrikaner, die hier wohnen. Begegnung mit Afrika. Mit ungefähr 5, 7 verschiedenen Ländern aus Afrika. Aber leider seit 2017 sind wir nicht so aktiv wie 2016 und 2017 gewesen. Weil momentan bin ich öfter in Ghana, weil ich dort Ackerland aufbaue mit ein paar Jugendlichen, die abgeschoben wurden, die nach Ghana abgeschoben wurden. Wir bauen ein großes Ackerland. Ein paar sind schon in diese Bilder hier, was sie sehen. Ja, die Flucht durch Afrika und was das mit Kolonialismus zu tun hat. Es ist immer ein Thema, wobei, wenn man zur Zeit sich treffen, ist immer entweder selber schuld oder die Europäer schuld und das was ich immer. Wir kommen nicht klar. Und heute habe ich ein paar Punkte gesammelt, ein paar Fakten oder Gedanken auch gemacht, dass wir zusammen einfach Diskussion kommen. Nicht nur an Vortrag, sondern irgendwann müssen wir zusammenkommen und dann diskutieren. Irgendwann kann ich immer nicht öffentlich oder irgendwann muss ich ein bisschen auch lesen, was ich selber geschrieben habe. Es ist nicht so einfach alles auf Deutsch, einfach wie die Deutschen alles reden. Irgendwann muss ich auch einfach was lesen. Und ich habe immer eine Frage von Anfang. Wussten Sie, dass die Menschen in Westafrika Angst vor dem Wasser haben? Und trotzdem kommen wir zu Tausenden nach Europa über das Mittelmeer. Und da kam hier diese Frage oder dieser Ansatz, dass niemand verlässt seine Heimat freiwillig. Afrika ist geprägt durch seine Geschichte. Der Kolonialismus hat die Fundamente unserer Gesellschaft zerstört. Es ist nicht nur der Raub von Rohstoffen und Menschen, sondern die Zerstörung unserer Kulturen, Identität und der gesellschaftlichen Strukturen, die bis heute fortwirkt. Seit den 1960er Jahren sind wir politisch unabhängig, aber wirtschaftlich sind wir noch nicht. Menschen in Afrika fühlen sich oftmals gegenüber der westlichen Kultur unterlegen. Dass der West ist der Best. Das ist das Denken, das auch wirkt. Es ist schwer, sich zu vorstellen, wie verunsichern unsere Suche nach der eigenen Identität ist. Wenn junge Menschen sich in der Pubertät versteckt, damit auseinandersetzen, wer sie sind und wo sie hin wollen. Menschen, die in afrikanischen Gesellschaften heranwachsen, fragen sich, woher kommt die Armut und Entwicklung und Unterentwicklung her? Muss das so sein? Auf der Suche nach dem besseren Leben führt der Weg oft in die Stadt oder gleich in der großen Städte und Hauptstädte. Die Ungleichheit und in die unseren Gesellschaften zu schwach entwickelte Demokratie versteckt diesen Trend. Hier kann ich nicht werden. Ich gehe. Und wohin? Diese politische Ebene, trotz die Unabhängigkeit zum großen Teil in den 1950er und 60er Jahren, haben viele afrikanische Länder den destruktiven Weg in Berlin vorgesetzt. Der ehemalige tansanische Präsident Julius Nyerere erklärte, Wir haben künstliche Nationen, die auf der Berlin-Konferenz 1884 ausgeliedert wurden. Und heute kämpfen wir darum, diese Nationen zu stabilen Einheiten der menschlichen Gesellschaft zu machen. Wir laufen Gefahr, zum balkanisiert, das ist schwer immer auszusprechen, balkanisierten testen Kontinent der Welt zu werden. Ethnizität und Tribalismus sind doch nach wie vor der Fluch der afrikanischen Politik. Afrika wurde im Interesse der europäischen Mächte überfallen, besetzt, geteilt und kolonisiert, ohne die Afrikaner zu berüstigen. Verschiedene Stämme mit Stammeskriegen wurden gewaltsam zusammengeführt. Und in eigenen Fällen dürften Minderheit die Mehrheit regieren. Und die Kolonisatoren regierten Afrikaner mit Diktatur. Und wir erbten sie und auch praktizierten sie in Afrika. Beispiel ist Ghana, ein mehrsprachiges Land, in dem etwa 80 Sprachen mit 96 Stämmen gesprochen werden. Obwohl Ghana 4 Jahrzehnte Demokratie genossen hat, hat es immer Rückschläge gegeben. Wenn ein Stamm regiert, wenn ein Ashanti zum Beispiel regiert, denken die Ashantis, dass es ihre Zeit ist, zu regieren. Und wenn eine Achim regiert, gleicher ist. Als in Deutschland weiß niemand, zu welchem Stamm Angela Merkel gehört. Und welche Auswirkungen, ich habe ein paar Fragen hier gestellt, welche Auswirkungen hat die jahrhundertelang Raub von Menschen auf die afrikanische Kultur und Politik gehabt? War es möglich, Sklaven wegzuführen, ohne Unterstützung von den lokalen afrikanischen Autoritäten zu haben? Und in das gut angeführte System stießen dann die Europäer vor und profitieren so lange davon, bis es keine profitable Möglichkeit mehr darstellte. Mit Einführung der Lohnarbeit, als die Industrialisierung wurde die Sklaverei wirtschaftlich uninteressant. Warum der amerikanische Bürgerkrieg? Mitleid mit dem Sklaven. Natürlich, es sind die Amis, sie Vietnam, Irak, Afghanistan und wo eigentlich nicht. Der Norden zwang die Südstaaten den Kapitalismus auf. Wie wäre es mit dieser Interpretation? Und also, bitte keine trennen Fakten, sonst kriegen wir auch keine Änderung hin. Durch die Abhängigkeit unserer Ökonomie wirken die Krisen in den westlichen Staaten bei uns als Katastrophen. Die Perspektivlosigkeit führt die Menschen auf die Flucht, in der Hoffnung auf rettendes Ufer. Warum ist es nicht möglich, in unserer Gesellschaft etwas zu verändern? Und viel oft die lange Atmen. Und die Europäer müssen ihre Wirtschaft und Politik ändern. Die Afrikaner müssen ihren Ladenorden aufbringen. Ich sehe die Notwendigkeit, sich gegenseitig mitzuteilen, wo die andere ein Teil des Problems ist. Zum Beispiel Handelsverträge. Afrikaner, oder wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, um ein gutes Konzept zu entwickeln, um unser eigenes Kontinent zu entwickeln. Und bevor wir konnten, muss die westliche Welt zugeben, dass sie dem Kontinent mehr Schaden als Nutzen zugeführt hat. Und die alten Kolonialmächte und heutigen postkolonialen Ausbeuter stehen bei dem Afrikaner in den India schuld. Das muss gesagt werden und diese Schuld muss auch angefördert werden. Wir dürfen aber nicht auf die alten Herren hoffen, sondern müssen tatsächlich unabhängig werden und punktuell zu einem solidarischen Miteinander kommen. Dies kann die Basis sein für einen Wandel des Verhältnisses von Afrika und Europa. Europa braucht Afrika und wir brauchen Europa. Wir müssen uns aber selbst ermutigen, um anders miteinander umzugehen. Und hier kommen wir noch eine Frage, auf die Götter zurückkommen. Früher sahen sich die Menschen durch die Religion in ihrem Handel legitimiert. Heute glauben viele Menschen nicht mehr an die Vorgaben der Religionen, aber hat sich der Glaube deshalb erledigt? Viele Menschen in Afrika glauben, dass Europa so etwas wie ein Paradies ist. Und viele Menschen in Europa glauben an ihre falschen Bilder von einem unterentwickelten und verdammten Kontinent, Afrika meinte ich. Hier, wie dort glauben die Politiker an das Märchen des Neoliberalismus, dass es durch die wirtschaftliche Entwicklung allen besser gehen wird. Nur kommt davon unten bei den Menschen nicht viel an. Was als ist zu tun? Was uns fehlt, sind für Ideen und Kritik offene Diskussionen, die nach konkreten Lösungen suchen und um die besten Wege streiten. Warum führen wir dieses Gespräch heute hier im kleinen Kreis? Warum sind hier keine politischen Verantwortlichen vertreten, die tatsächlich auf die Gestaltung von Politik Einfluss nehmen können und wollen? Gestern sprachen wir über den Eisbären und heute über Afrika und morgen schauen wir einen Film. Aber wie kann es uns gelingen, tatsächlich die Verhältnisse für die Menschen zum Guten zu verbessern? Das ist was die Punkte, was ich entwickelt habe. Ich möchte nicht die ganze Geschichte reingehen, sondern was hat mit dem Flug zu tun? Wenn wir hier hinkommen, wie irgendwo, was ich gesagt habe, dass Afrikaner denken, Europa ein Paradies ist. Wenn wir hier hinkommen, dann fängt ein Problem, ein anderes Problem an. Mit Geschichte hier muss man hier schaffen, um hier die Bleiperspektive. Das ist auch nicht so einfach ist. Und als wir 2016 angefangen, hier in Vietnam angefangen haben, mit dieser Begegnung mit Afrika, wir haben uns einmal in der Woche getroffen. Manche Geschichte war unglaublich zu hören. Wenn man Ghana ist ein bisschen weit entwickelt, wenn man mit Ghana mit anderen afrikanischen Ländern vergleicht. Aber irgendwo, irgendwann, Ghana sind irgendwo stehen geblieben mit Sexualität. Entweder Bibel sagt oder Koran sagt, aber nicht, was die Menschen sagen. Und es ist total gefährlich, ein Schwul in Ghana zu sein. Du wirst getötet. Politisten nehmen diese Menschen fest und einfach kann man im Gefängnis 14 Jahre mit Haarleber im Knast, kann auch passieren in Ghana. Obwohl Ghana ist es so zu sagen entwickelt ist. Und kommen die jungen Leute hier, die auch schwul sind, wenn die hinkommen, die haben auch Angst zu sagen, die schwul sind. Die fangen mal mit den die Lügen und die fangen mit anderen Geschichten. Irgendwann, wenn die rausfinden, dass, oh, hier in Deutschland ist es okay ist, schwul zu sein, dann ist es schon zu spät ist. Behörden sagen, sie könnten früh gesagt werden, zu spät. Die müssen abgeschoben werden. Und das ist diese Geschichte, wenn man Tür hört, es ist unglaublich grausam, kann ich sagen. Und wenn wir hier hinkommen, fängt auch mit Rassismus und Diskriminierung, was es noch schlimmer ist. Mit der Hautfarbe, dieser Hautfarbe hier. Es kann sein, ein paar von euch nicht Deutsche sind, aber alle sind weiße Leute, weiße. Es kann da jemand aus Norwegen kommt, oder Amerika, oder Polen, oder Russland. Aber sieht man nicht. Aber dieser junge Mann hier sieht, guck mal, die Afrikaner. Da sind die Afrikaner. Und diese Hautfarbe alleine ist schon was. Ich habe so viel Diskussion über diese Hautfarbe. Politisch inkorrekt, politisch inkorrekt. Was sagt man nicht, was sagt man? Das ist unglaublich, das alleine ist unglaublich schwer. Und wenn man kommt mit dieser Hautfarbe, ohne die Sprache, Rassismus ist ganz hoch. Mit der Sprache, wenn man ein bisschen die Sprache beherrschen kann, dann fängt Diskriminierung an. Weil ihr fängt auch, diese Arbeit macht auch was zu sich bewegen. Kommt zusammen in ein Büro zusammen und das ist, fängt diese Diskriminierung an. Die meine Vermieterin einmal mir gesagt hat, hey Atviri, ich wüsste nicht Menschen wie sie so intelligent sind. Also ja, kann sein, das aber ich, ja, das ist unglaublich. Und sie hat das nicht geglaubt, dass Menschen wie ich, so interessant, was für ein Menschen sie davon redet. Solche Sachen passieren, obwohl wir immer gedacht, wir fliegen nach Paradiese. Wir kommen hier hin, ist es auch andere Geschichte. Das ist nicht so einfach. Und der Fluch, ich habe dieses Bild hier gezeigt, weil ein paar von den Jungs abgeschoben wurden. Die kamen nach Ghana an und es auch, die mussten sich noch dort reintegrieren, weil die auch weg waren. Manche sind nicht direkt nach Europa gekommen, sondern über Gabon, Libyen. Die sind Jahre gedauert, bevor die hingekommen sind. Die sind nicht mehr die Ghana, die sind nicht mehr diese Ghana. Die sind auch anders geworden. Die sind wieder nach Ghana hingeschickt, nach Nigeria oder ist egal wohin. Und die mussten sich dort reintegrieren. Das ist auch nicht einfach. Und die kommen in die Stadt und es ist, die vertrauen diese Leute nicht. Und Ghana oder Afrika, jemand, wenn man weg ist, hat man groß, es gibt eine Erwartungen, muss man was mitkommen, muss man was mitbringen, Geld, muss man Auto, wir heißen Burgers. Die Afrikaner, die in Europa sind, heißt Burger. So, es gibt London Burger, German Burger, Italian Burger, American Burger. Burger, die Ghana, die in den 70er Jahren in Deutschland gekommen sind, der kam zurück und sagt, ich bin Bürger. Ich bin Bürger. Der Bürgeramt, der Bürger. Und dann, die sind früh genug in Deutschland gewesen, zurück kam dieser Name mitgebracht. Seitdem, wenn man in Spanien gelebt hat, heißt Spanien Bürger. Das heißt, man ist so groß gesehen oder respektvoll. So muss man was mitbringen. Aber wenn man einfach abgeschoben ist, und bringt nur seinen Rucksack, dann diese Stigma fängt an. Und ihr kann das nicht bleiben, ihr werdet versuchen, wieder nach Europa zu kommen. Das ist auch noch gefährlicher, weil wenn die kommen, die sind aggressiv, die wissen wie, das ist, die kommen wie Menschen, die einfach verrückt sind, die kommen hier hin. Wenn die Behörde, ich habe ein paar junge Leute begleitet und wenn man reingeht oder wenn man reinkommt, die sehen uns so. Was können wir sie tun? Was kann ich wie sie tun? Diese Frage, wie dieser Mann diese Frage stellt, dann zieht man sofort zurück. Aber die wissen genau, dass die beim Ausländerbehörde arbeiten. Das heißt, nur die Ausländer, die dorthin kommen. Nicht die Deutschen. Aber wenn wir dahin gehen, ist es auch noch schlimmer. Und manchmal, die Behörden sagen, hey, You can stay here. Ghana. Und ich kriege ihn sofort Panik. Ja, warum? Ja, du kannst hier bleiben. Einfach nächste Woche wieder in Ghana. Und diese Leute können nicht mehr schlafen. Die sind depressiv. Die sind manche, ich weiß, ob ein paar von ihnen auch gehört haben, ein Mann aus Breiterstraße einfach gesprungen hat, ist gestorben. Hat auch Angst vor dieser Behörde. Hat einen Brief bekommen, hat total Angst, ich konnte nicht schlafen, einfach gesprungen, ist gestorben. Solche Geschichte, wenn man hört, dann macht man krank sogar zu sein. Das ist unser Problem. Zu Hause ist es nur so richtig ist, obwohl Ghana Englisch Amtssprache ist, nur fast 30% können sprechen und dann schreiben. Die 70%, die können das nicht, weil die nie zur Schule gegangen sind. Und die haben ein Problem dort. Und ihr kommt hier hin, ohne die Englischsprache, die sind nicht zur Schule gegangen, obwohl die haben geschafft, hier zu kommen. Die müssen die Deutschsprache auch lernen, um sich hier zu bewegen. Das auch nicht so einfach ist. Das heißt, ich gibt Leute, die auch sogar zu Hause Gemüse angepflanzt haben. Obwohl die ihre eigenen Farms gehabt haben. Die haben nicht genug Geld davon verdient. Die kommen hier hin, nur an jemanden Bauernhof arbeitet, die verdienen schon viel Geld. So, die fragten sich, warum soll ich in Ghana bleiben? Wenn ich sogar hier nur 8 Stunden arbeite, ich verdiene mehr Geld, als ich selber in Ghana Gemüsefarm selber baue. Das ist das Problem. Wir kommen hier hin, in Ghana, in Afrika nicht so economic hier, dass es nicht so richtig ist. Manche haben ihre eigenen Probleme mit Sexualität, mit Religion, mit Familiengeschichte. Die wollten einfach weg. Die kommen hier hin und die müssen auch wieder abgeschoben werden.